Das germanische Runenwissen wird heute Schritt um Schritt wieder lebendig unter Namen wie Atomtheorie, Radioaktivität, Strahlungswissenschaft und andere Bezeichnungen. Fernab von den Anschauungen und Reden des Pfarrers und der Kirche, des Wissenschaftlers und der Universität gingen und gehen die Denkenden im Volke von jeher ihren eigenen Weg. Einen Weg der seelischen und geistigen Entwicklung, um den Pfarrer und Doktor diese eigenen mit Recht beneiden, soweit sie, der Pfarrer und der Doktor, überhaupt ein Verstehen für wahre persönliche Werte aufbringen können. Mit Ausnahmen natürlich. Von oben herab, von der Kanzel und vom Katheder, wird das Volk geleitet. So will es Gott Mammon, der da Pfarrer und Doktoren macht und ihnen dafür eine Existenz mit Pensionsberechtigung und ehrenvolle Stellung gewährleistet. Unter den Pfarrern und Doktoren gibt es wohl auch eine ganze Anzahl, die das Spiel wohl durchschauen, aber der Knüppel liegt beim Hund und bei der allseitigen Kontrolle, die unter anderem der Beichtstuhl sogar im Schlafzimmer auszuüben vermag, verbaut jede freie Meinungsäußerung die Karriere. Und dann wird man alt und brüchig und es ist aus. Und doch, bis der Einzelne im Volke, ob nun mit höherer Schulbildung oder mit Volksschulbildung, sich von den Suggestionen, die von oben kommen, befreit hat, vergeht eine Zeit und manche kommen überhaupt nicht los. Denn der Herr Pfarrer hat's gesagt, der Herr Doktor hat's gesagt, der Herr Professor, der Herr Minister, der Herr Rat haben geruht zu sagen und so weiter. So war es für die gebildeten und ungebildeten Herdentiere eine feststehende religiöse und wissenschaftliche Tatsache, dass, wie noch vor etwa 40 Jahren und auch heute noch, wo man es noch anbringen kann, behauptet wird, die alten Völker auf hohen Bergen, im Walde, an stillen Seen, an Quellen und in Höhlen ihre Götter angebetet haben. Das muss natürlich, so urteilt das Herdentier, alles sehr roh und primitiv zugegangen sein. Und im Übrigen, was kann diese Anbetung genützt haben? Aber das gebildete und ungebildete Herdentier vergisst ganz, dass ihm die Anbetung seiner Götter oder seines Gottes auch nichts nützt. Und dass, wenn wirklich eine Wirkung vorliegt, diese nur durch eigene Einstellung möglich und hervorgerufen ist. Und die Wirkung der Anbetung, wie sie heute verlangt wird, erstreckt sich nicht dahin, dass der Beter nun auch befähigt ist, Streit zu schlichten, Sorgen zu brechen, hell zu sehen, hell zu hören, Schlechte zu zwingen, sich selbst zu helfen, Kranke zu heilen. Es muss also gefolgert werden, dass nur das, was die Kirche ihren Gläubigen erlaubte, auch späterhin den Heiden zugeschrieben werden durfte und das von einem rückschrittlichen, kulturlügnerischen Christentum und von einem unfreien wissenschaftlichen Standpunkt aus über ein seelisch und kulturell hochentwickeltes sogenanntes Heidentum geurteilt wurde. Da musste natürlich das Urteil und die Berichterstattung nicht nur bewusst herunterreißend und verächtlich und verdammend sein, sondern auch infolge des Rückganges aller seelischen Werte beim Beurteiler auch triebhaft lügnerisch, blind und sehr primitiv. Und doch, Lügen haben kurze Beine. Und an den ewigen, im Blute verankerten Veranlagungen zerbrechen alle Machinationen einer selbstsüchtigen, herrschsüchtigen Kirche und einer geknebelten Wissenschaft letzten Endes doch. So sehr auch die römische Kirche gegen das Gräuel des Besuches der alten heiligen Berge, der heiligen Haine und Versammlungsplätze wetterte, so sehr überhebliche Wissenschaftler über das naive Volk spöttelten, das nach alten, längst überholten Sitten seine heiligen Berge und Dingstätten immer wieder aufsuchte, es half nichts. Das Volk hielt an seinem Glauben und Wissen von der Heiligkeit gewisser Berge, Seen, Waldplätze, Quellen und Höhlen fest. Und die neuerdings zu ihrer Umbiegung in alle möglichen Lager geschobene, freie, allgemeine, vom germanischen Volksgefühl getragene Wandervogelbewegung brachte in ihrer Blütezeit diese alten heiligen Stätten als Treffpunkte und Ausflugsziel erst recht wieder zu ehren. Was war das eigentlich, das alles Verwarnen und Verunglimpfen und Beschimpfen der alten heiligen Berge durch die Angestellten der blutsfremden Kirche auf die Dauer erfolglos machte, das war die für einen jeden fühlbare hochheilige Strahlung, die einen jeden erfasste und erfüllte, der einmal diese Stätten besuchte, der einmal auf der Kuppe eines Berges von Raumseligkeit durchzittert, eine einzig echte, wahre Feierstunde erlebte. Was ist es, das dort in einem jeden die Lust erweckt, die Arme auszubreiten und die Sehnsucht über das weite, vor seinen Blicken liegende Land zu fliegen? Das ist die Strahlung der Landschaft, die aus den lachenden Fluren unten hinaufstrebt zur Allkuppel. Das sind die Raumstrahlen, die Höhenstrahlen selbst, die hier den auf der Höhe des Berges Stehenden unmittelbar durchfließen. An einen Gott, wie ihn die Kirche lehrt, denkt hier oben auf der Bergspitze kein Mensch. Außer die Kirche stellte vorsorglich eine Kapelle oder einen steinernen Kunstbau oben hin. Die uralte germanische Runenwissenschaft und die uralte germanische Astrologie, die älter sind als alle Religionen der Erde, sahen den Himmel schon immer als ein Kraftfeld an, und die südliche Astrologie, die ein vom Süden gemischtes Überbleibsel des Guten ist, das die Germanen einst nach dem Süden brachten, spricht von Häusern, wie die germanische Astrologie von Sälen und Hallen ihrer Asen und Asinnen. Dieses Kraftfeld des Himmels dachten sich die Germanen also auch nicht ohne Gebälk, nicht ohne innere Abteilung, Achsen und Richtungen und Ströme durchzogen den Raum, und was so an Raumkräften, Richtungen und Strömen das All erfüllte, das erfassten sie mit ihren Runen auf diesen heiligen Plätzen. Die Runen sind die erschließenden und erfassenden Formeln der alten germanischen Strahlungswissenschaft in angewandter Runenübung.